alle untreu werden, so bleiben wir doch treu. Lasst immer noch auf Erden für euch ein Fähnlein frei. Erwerbet uns ein Jubel, ihr Bilder besser Zeit. Die Brust zu Männer, Tugend und Liebestod gemein. Erwerbet uns ein Jubel, ihr Bilder besser Zeit. Die Brust zu Männer, Tugend und Liebestod gemein. Wollt nimmer von uns weichen, uns immer nahe sein. Treu wie die deutschen Eichen, wie Mond und Sonnenschein. Einst wird es wieder enden, in aller Brüder Sinn. Sie kehren zu der Quelle in Lieb und Treue hin. Einst wird es wieder enden, in aller Brüder Sinn. Ihr Sterne seid uns Zeugen, die ruhig wieder schauen, wenn alle Brüder schweigen und falschen Götzen trauen. Wir wollen das Dorf nicht brechen, die Proben werden bleiben.